Akratisch und akribisch. Einseitig, aber unparteiisch. Der libertäre Podcast. Der ernste und satirische Monatsrückblick vom anarchistischen Radio Berlin. Hallo und willkommen zum libertären Podcast mit dem Rückblick auf den Juli. Tja, es ist schon Mitte August und das ganze A-Radio steckt in einer Art Sommerloch. Also nicht, dass es da nicht massig zu berichten und zum Zurückblicken gäbe, doch leider sind wir alle etwas überfordert, was Zeit und Energie angeht. Unser Sommerloch ist also eher eine Art schwarzes Loch, aus dem wir euch jetzt gerade so noch einen Podcast der Schwerkraft entgegen hinausschieben. Konkret heißt das, dass euch in der nächsten Stunde viel Musik entgegenkommen wird, darunter aber auch ein paar schöne und weniger bekannte Stücke, zum Beispiel indigene Musik aus Brasilien und historische Stücke aus Spanien. Da wir uns ja auf GEMA-freie Klänge beschränken, ist das immer so eine Sache. Von daher gibt es auch ein paar der üblichen Verdächtigen, die so nett sind, Musik ohne Urheberrechtsansprüche zur Verfügung zu stellen. Inhaltlich sind wir aber auch nicht ganz blank. Und zwar haben wir für euch eine gekürzte Fassung eines Interviews zum neuesten Film der Northeast Antifa. Gekürzt klingt jetzt wohl etwas widersprüchlich zu meinem bisherigen Monolog, aber hey, so ein Podcast ist ja kein Podcast, wenn er nur aus einem Interview besteht. Weiterhin testen wir hoffentlich mal wieder eure Bauchmuskulatur mit unserem Newsflash sowie einem intimen Einblick in das Büro des Berliner Innensenators. Was natürlich nie fehlen kann, ist das monatliche Update zum Vormarsch der Anarchie, denn sie herrschte laut Presse auch im Juli fröhlich vor sich hin. Zum Ende gibt es dann noch einen Linktipp, der euch mit Lesestoff geradezu vollstopft, also im positiven Sinne. Bevor wir loslegen, ein kurzer Hinweis. Wir freuen uns über Kritik, Feedback, Ideen und Menschen, die mitmachen wollen. Uns erreichen könnt ihr zum Beispiel per E-Mail unter aradio-berlin@riseup.net oder über unseren Blog aradio.blogsport.de oder über Twitter. Unseren Account findet ihr unter @aradio_berlin. Ach verdammt, ja, der RSS-Feed ist immer noch nicht so richtig Podcatcher-freundlich. Das kommt noch, versprochen. Wenn euch das jetzt nur verwirrt hat, keine Sorge, wir sind an der Sache dran. Und wenn dir die Sache nichts sagt, kannst du gleich doppelt beruhigt sein. So, jetzt starten wir aber gleich mal mit einem Stückchen Musik. Und zwar lauschen wir jetzt aus solidarischem Anlass einem Lied der indigenen Rap-Crew Bro MCs, die im Territorium des brasilianischen Staates leben, welcher nicht nur Schauplatz fortwährender, brutalster rassistischer Polizeigewalt, sondern momentan auch der Olympischen Spiele ist. Bro MCs rappen in Guarani, einer akut von Verdrängung bedrohten indigenen Sprache. Im Lied weisen sie auf die Konstrukte, besonders der brasilianischen Presse hin, welche die indigenen Minderheiten diffamieren und ausgrenzen. Am Rande noch, ähnlich wie in anderen Staaten, ist auch in Brasilien die Medienwelt extrem zentralisiert, hier auf den Konzern Globo. Gegenkultur und Information sind entsprechend wichtig. So, genug des Offensichtlichen, hier jetzt der Track Kuangagua von Bro MCs, was so viel heißt wie heutzutage. Lá, por aí. Rainha moite, loikoa imba ewe Go rap yon wahe, amoite tenonde Apuka pendere rende, awere kotewe Xene en awamba e, oin xende we Anye en haete guanda, eko sende xagua Apura rei opa xagua, adio arre xuka Awa mombe uha, awa ko angagua Rap yon xuka, upe a haete gua Ko a mombe uha, ape orere ta Ore jawe gua, do ale kere puka Nyande jara orixá, upe a tuixá Upe erupi aha, mombirima aguata Jaha kende awa,

Gegensatz zu Deutschland ein größerer Anteil an Arbeiterinnen auch in Basisgewerkschaften organisiert sind. Und natürlich da für uns auch wichtig ist zu schauen, okay, wie können wir auch einen sozialen Protest über Basisgewerkschaften dann auch auf die Straße tragen, wie können wir politischen Widerstand tatsächlich dann auch auf die Straße tragen und versuchen, das Gesetz natürlich auch zu verhindern. Und wir sind jetzt natürlich jetzt auch klüger, während der Fußball-Europameisterschaft der Männer ist natürlich dann auch diese neoliberale Arbeitsmarktreform dann auch durchgegangen als Gesetz. Das ist natürlich auch eine Niederlage, aber gleichzeitig gibt es dann auch tatsächlich noch Genossinnen vor Ort Kraft, auch neue Proteste wieder in Gang zu bringen. Und in den nächsten Monaten wird es auch weiterhin auch Proteste auf den Straßen geben. Denn gerade durch die soziale Protestbewegung Nuit Debout, die sich ja vor allem auf zentralen Plätzen versammelt hat, die vor allem halt linke Gewerkschafterinnen auch unterschiedlicher Couleur innerhalb der Linken auch vereinigt hat, dort ist eigentlich auch eine starke Bewegung tatsächlich teilweise entstanden in bestimmten Städten. In Paris konnten wir es zum Beispiel am Place de la République auch durchaus betrachten. Und denke ich, das gibt auch für Möglichkeiten, auch weitere neoliberale Angriffe, ja, gegen diese neoliberalen Angriffe auch Widerstand zu leisten. Self-destructed. They've tried it everywhere and failed. When you were born and they first weighed you, first thing they did was put up your hands. Acronym on your name, but you ain't a god. History taught you to rock your neighbor for things that you ain't got. Everyone steals, just a matter of scale. You either eat what you kill, or they weigh you on a scale. This one's going out to all area crews. They might have put price tags on everything, but this world is yours to lose. We come up like as we bring it, wrapped in flames, we sing it. From every strip mountaintop and poison river. We don't want no problems, all we got is problems. Ain't no commons, so we give them problems. These cats can't solve them. In a crumbling mall, no one dares to leave. How you gonna fix a thing that you can't even see? In a protest song, it's an insurgent rap. They serve us misery, so we serve it back. The path we on, anti-common and sense. The world they built, we need 100,000 hands to count the Columbines. All we know is self-destruct, so we tread light on hallowed ground. They turned every stone before you got there. Only so many of them and so much ground. This message already self-destructed. Tried it everywhere and failed. When you were born and they first weighed you, first thing they did was put up your hands. I won't tell you to put your hands up, 'cause I'm not a fucking dictator. Shout out to them other rappers. You can keep your fans, I'll take supporters. Don't listen to me, I ain't Dr. Phil. I ain't Alex Jones selling 9/11 dick pills. Get it how you live, oh you don't get it. Identical townhomes, that shit ain't poetic. They say drowning folks can't save other drowning folks. My father taught me one thing, how to build a boat. People in suits talk about leadership. Put them on the barricades, they ain't leading shit. All we know is self-destruct, so we tread light on hallowed ground. They turned every stone before you got there. Only so many of them and so much ground. They'll know the message when we bring them down. They'll know justice when we string them up. It ain't nothing but a form of life. Yours to lose. Save your manifestos unless they're written behind bars. Save your demands for when the bartender comes. I feel me way out of this, but my teeth just won't bite down on it. When they said reach for the sky, I thought they had something else in mind. Because we're already doing time, so we may as well earn the year. When they said reach for the sky, I

termina la función, regálenme ramos de lirio. Hoy tengo ganas de cantar incoherencias, feminista posmoderna de la eterna primavera. Intento vivir del arte aunque realmente no quiera. Me perdí en el tiempo y me equivoqué de era. No es cualquiera la que se rompe la pierna en las tablas, la que lastima su voz, porque la crítica está mala en Guatemala. Con el alma astillada, antes de verme triunfar me tirarán una granada. Para nada agradezco que critiquen mi fachada. No me gusta andar sonriendo porque soy malhumorada. Este hipócrita espectáculo de bajo presupuesto no tiene control moral ni hormonal, por supuesto. Les apuesto que no pagarán por esto. Me criticarán porque no soy lo que quisieron. Querían relajarse, no oír mi conflicto interno. Para soportarme deberán comerse hiedra venenosa. Poesía venenosa. Por los poros siento poesía venenosa. Nada tiene sentido si lo digo en el delirio. Se termina la función, regálenme ramos de lirio. Venenosa. Poesía venenosa. Por los poros siento poesía venenosa. Nada tiene sentido si lo digo en el delirio. Se termina la función, regálenme ramos de lirio. Venenosa. Poesía venenosa. Juliano. Esto es poesía venenosa. Gleich im Anschluss an Rebecca Lane hörten wir A Tolu Povo Chiluta von Tenon de Parau. Sorry auch für meinen kaum zu erkennenden Nasal. Aber Tenon de Parau ist auch ein Rap-Kollektiv indigener Menschen aus dem Süden des brasilianischen Bundesstaates São Paulo. Quer. Quer. Queer. Quer. Quer. Queer. Queer. Quer. Quer gelesen. And now for something completely different. Nachrichten mal anders gelesen. Und jetzt kommen wir zu unserem Newsflash mit den besten Schlagzeilen des Juli 2016. Deutsche Wirtschaft unzufrieden mit türkischen Putschisten. Der gescheiterte Versuch türkischer Militärkräfte, die Herrschaft des Staatsoberhaupts Erdogan zu modifizieren, führte zu Unzufriedenheit in den obersten Etagen deutscher Wolkenkratzer. Unverantwortlich sei es, die bestehenden Verhältnisse und klare Entwicklungsrichtungen der Türkei auch nur zu stören, hieß es seitens des Verbands für Automobilindustrie. Sei es doch gerade die Führung durch den starken Mann Erdogan an der Spitze, der deutschen Industrieunternehmen, besonders im Automobil- wie Rüstungssektor, Planungs- und Spekulationssicherheit gebe. Ein Angriff auf Erdogan sei demnach ein Angriff auf Deutschland. Ein Unding sei es, wenn deutsche Waffen gegen deutsche Interessen eingesetzt werden. Aus- und Eintrittswelle bei der SPD. Kurz nachdem herauskam, dass die SPD-Abgeordnete Petra Hinz beim Erstellen ihres Lebenslaufs geradezu tragisch mehrfach auf der Tastatur ausrutschte, kommt es innerhalb der SPD zu einer bemerkenswerten Aus- und Eintrittswelle. Bei einer anonymisierten statistischen Auswertung eben dieser zeigte sich, dass die Partei nun offenbar massenweise Promovierte und Habilitierte anzieht. So seien in gleichen Teilen Nicht-Akademiker ausgetreten, wie Hochqualifizierte kurze Zeit später eingetreten seien, sowie einige Nobelpreisträger, Astronauten und Zeitreisende. Aus Parteikreisen heißt es, dass das Erfolgsmodell Hinz nun wohl auch von Kunz verfolgt wird. Doppelbuchung in Rio de Janeiro. Der regierende Bürgermeister der brasilianischen Metropole Rio de Janeiro war vergangene Woche zu einem peinlichen Eingeständnis gezwungen. Rein versehentlich habe er die Küstenstadt an zwei Unternehmen für den gleichen Zeitraum vermietet. Einerseits an das sogenannte IOC, eine internationale Geldwäscheorganisation, und andererseits an die Filmproduktionsfirma MGM, die den Standort zum Dreh des Films Robocop 2, A Robocop at Every Corner, nutzt. Glücklicherweise kommen sich die beiden Ansätze städtischer Verwertung nicht in die Quere, sondern ergänzen sich jetzt hervorragend, seitdem die Waffenattrappen der Robocop-Darsteller durch funktionale Äquivalente ausgetauscht wurden. Terrorprovidern soll Online-Propaganda erschwert werden. Ein neuer Vorstoß des bundesdeutschen Innenministers dürfte der Bundeswehr schwer aufstoßen. So sollen Online-Plattformen wie Facebook oder YouTube zukünftig Terrororganisationen das Verbreiten von Propaganda und Rekrutierungsversuchen verbieten. Das Bundesverteidigungsministerium gab sich überrascht und dennoch entspannt. Man könne sich damit schon arrangieren, sich mehr auf Print- und Plakatwerbung fokussieren oder einfach darauf vertrauen, dass Regulierungsvorhaben wie diese ohnehin nicht umsetzbar sind. Ich häng die Arbeit an den Haken. Nach all den Jahren werd ich flüchten. Ab jetzt ess ich Gemüse aus dem Garten und betrink mich mit vergorenen Früchten. Auf einer saftigen Wiese, im Gras die nackigen Füße, dem Bauch kitzelt die Liebe und ich sing ein Lied über den Frieden. Wenn ich durch die Hut spazier, sind die Genossen noch am Worken. Alle werden schlecht bezahlt, es fehlt die Zeit und Kraft zu stören. Im Regierungsviertel reiben sie sich ihre Hände, planen korrupt Zeitarbeit und ziehen um Europa Grenzen. So aber nicht, erheben Bürger ihre Stimmen. Tu doch mal deine Pflicht und höre endlich auf zu spinnen. So aber nicht, schreien sie mich wütend an, du Anarchist. Beende deinen Müßiggang, na, so aber nicht. Erheben Bürger ihre Stimmen, mach mal nen Kompromiss und höre endlich auf zu singen, so aber nicht.

Und dass jetzt alle aus den Löchern gekrochen kommen und behaupten, der Rechtsstaat würde gebrochen, also wirklich. Was wollen die? Hier geht es doch ganz klar um einen Kampf gegen den Linksstaat. Und dafür braucht es natürlich einen Konsens. Wobei, blödes Wort, also es braucht eine Einheitsposition, und zwar gegen den Linksextremismus. Der kommt ja viel zu gut weg bei der ganzen Sache. Ich sehe das so ziemlich wie Vera Lengsfeld, die doch schrieb, dass es in der Sondersitzung des Innenausschusses zur Rieger Straße vor allem um andere Fragen gehen sollte, wie etwa, wer war verantwortlich für die Duldung einer Kneipe ohne Lizenz? Aus welchem Grund wurde der unrechtmäßige Zustand von den verantwortlichen Behörden nicht beendet? Aber Mist, das war natürlich nicht möglich. Wäre ja schwierig gewesen, diese Fragen zu stellen und gleichzeitig so zu tun, als würden wir die Kaderschmiede nicht kennen, damit wir deren Besitzansprüche nicht anerkennen. Ja, blöd gelaufen. Blöd gelaufen ist auch das Ganze mit dem runden Tisch. Einem von den Grünen einberufenen runden Tisch kann natürlich niemand, der das Herz am rechten Fleck hat, einfach zustimmen. Auf der anderen Seite ist ja klar, dass ein runder Tisch die beste aller Lösungen ist. Nur darf ich den eben auch nicht selbst einberufen, ohne mich lächerlich zu machen. Das ist eine verzwickte Lage. Nur Heiner Geißler kann hier noch helfen. Das hat Mappus bei Stuttgart 21 schon gewusst. Ich muss einfach auf den richtigen Augenblick warten. Aber die Sozis scheinen mir das schon wieder kaputt machen zu wollen. Jetzt wollen die den Linksautonomen auch noch eine Spielwiese spendieren. Okay, ich habe den Artikel in der Morgenpost nur halb gelesen. Was wollen die mit einer Spielwiese? Und wieso bezahlen wir die? Ach so, die wollen denen das Haus jetzt kaufen. Nee, nicht mit mir. Ein von der Stadt bezahltes sogenanntes alternatives Lebensmodell. Das brauche ich genauso dringend wie ein Loch im Kopf. Oder war das jetzt ein Loch im Zahn? Naja, was auch immer. Jetzt noch ein passendes Liedchen zur Thematik. Was ist denn hier los? Wir stecken alle unter einer Decke und essen ganz gemütlich eine Eierschenke und trinken einen leckeren Kaffee dazu und hoffen, wir haben bald unsere Ruhe. Wenn der Henkel abbricht, wenn der Henkel abbricht, dann lachen wir über das ganze Gesicht. Wenn der Henkel abbricht, wenn der Henkel abbricht, dann lachen wir über das ganze Gesicht. Einen Henkel in der Hand Polizist. Er wundert sich, warum die Welt so böse ist. Bei Dienstbeginn ist es ziemlich schwer, denn ohne Tasse gibt es leider keinen Kaffee mehr. Wenn der Henkel abbricht, wenn der Henkel abbricht, dann lachen wir über das ganze Gesicht. Wenn der Henkel abbricht, wenn der Henkel abbricht, dann lachen wir über das ganze Gesicht. Gut, auch ohne Henkel. Wir klopfen uns vor Freude auf die Schenkel. Der Henkel liegt im Keller vom Parlament und wir haben lang nicht mehr so gut gepennt. Wenn der Henkel abbricht, wenn der Henkel abbricht, dann lachen wir über das ganze Gesicht. Wenn der Henkel abbricht, wenn der Henkel abbricht, dann lachen wir über das über das ganze Gesicht. Wenn der Henkel abbricht, wenn der Henkel abbricht, dann lachen wir über das ganze Gesicht. über das ganze Gesicht. Wenn der Henkel abbricht, wenn der Henkel abbricht, dann lachen wir ja über das Arschgesicht. Ja, mit dem Henkel! Und jetzt widmen wir uns der Frage, wo herrscht Anarchie? Der Fall ist erledigt. Du bist hier nicht der Captain. Das ist hier keiner. Hier herrscht Anarchie. Die Anarchie wird immer beliebter. Da viele das jedoch nicht mitbekommen, haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, das Treiben der Anarchie bzw. wie darüber in der deutschsprachigen Presselandschaft berichtet wird, zu beobachten und zu dokumentieren. Die Website automobilproduktion.de weiß es, das Bürgerportal Bergisch Gladbach weiß es auch und die Hamburger Morgenpost weiß es sowieso schon längst. Die Anarchie herrscht vor allem auf der Straße. Dort drängelt und rast sie, belegt Parkplätze, bricht Regeln, verursacht und löst Staus auf und allgemein gesprochen führt sie zu einem intensivierten körperlichen Miteinander auf den Asphaltwegen dieser Welt. Dass allerdings die Automobilbranche ihr liebstes Erzeugnis, das Auto nämlich, gern mit dem Dauerbrenner Anarchie in Verbindung bringen möchte, wundert uns nicht. Denn es gilt nicht nur Sex Sales, sondern auch Anarchy Sales. Schließlich ist Anarchie in höchstem Maße sexy. Sexy sollen auch die Klamotten sein, die wir euch kurz vorstellen möchten. Der Kung Pong Muay Thai Shop in Singen hat ganz ausgefallene Leggings im Angebot. Mit großem A im Kreis und dem Schriftzug Anarchy Apparel. Auf Deutsch Anarchiebekleidung. Soweit so verständlich. Denn wie gesagt, das verkauft sich einfach gut. Wer möchte nicht hauteng von Anarchie umgeben sein? Irgendwo scheint allerdings die Vernunft abhanden gekommen zu sein, da es doch wirklich eine Variante gibt, auf der neben dem Anarchie-Schriftzug auch die schwarz-rot-goldenen Kaltlandfarben mit Bundesadler und Germany-Beschriftung gibt. Ja, das möchten wir gerne irgendwie bissig kommentieren. Aber bei derart viel Realsatire möchten wir euch dann einfach nur sagen, Anarchie und Deutschland zusammen, das ist nicht zu empfehlen. Empfehlen möchten wir hingegen einen Artikel des Deutschlandradio Kultur zur Situation in Frankreich, konkreter in Avignon. Darin geht es nicht nur um die Anschläge in Nizza und die Proteste gegen die Arbeitsreform in Paris und anderen Städten. Nein, das Ganze ist auch exzellent bebildert mit einem Graffiti, der zum Thema Kultur und der aktuellen Lage in Frankreich alles, wirklich alles sagt. Der Text? Zu viele Künstler, nicht genug Anarchisten. Wir haben nichts gegen KünstlerInnen. Unsere Rubrik »Wo herrscht Anarchie?« versucht immer ein kleines Kunstwerk zu sein. Aber die Revolution wird auf der Straße gemacht. Manche Straßen sind ja gefährlicher als andere. Manche Straßen stürzen sogar große Koalitionen in die Krise. So etwa die Rigaer Straße in Berlin. Unter dem Titel »Koalition in der Krise – Die politischen Folgen des Streits um die Rigaer Straße« berichtet der Tagesspiegel über die Vorstellungen eines gewissen Frank Henkel, seines Zeichens aktueller Sheriff der Stadt und in Zukunft gerne Kalif anstelle des Kalifen Müller, nach den kommenden Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus. In diesem Zusammenhang lässt der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier in Hinblick auf Frank Henkel verlauten: Wer eine Weltstadt führen will, muss klar sagen, wo die Freiheit endet und die Anarchie beginnt. Und er muss klar sagen, dass die Gewalttäter sind. Der Satz lässt sich ja nun vielfach deuten. Meinte er, dass da, wo die Freiheit der UnternehmerInnen und des Staats aufhört, die Anarchie beginnt? Ja, stimmt. Glauben wir aber nicht, dass er das so gemeint hat. Stattdessen nehmen wir an, dass Bouffier wie üblich den sogenannten starken Mann markieren will und mit brutalstmöglicher Ehrlichkeit für Aufklärung sorgt. Er will die Stadt führen. So viel zu seinem Verständnis eines Miteinanders. Und er bezeichnet die Polizei als das, was sie seiner Meinung nach ist, eine Bande von Gewalttätern. Und darauf ist er noch stolz. Wir sind auf jeden Fall gespannt, wann der Henkel bricht. Die Anarchie wird ja allzu oft mit den Herrschenden in Verbindung gebracht, vielleicht weil sie selbst dauernd irgendwo herrscht. Jedenfalls ist die Badische Zeitung ein typisches Beispiel für dieses Phänomen. Autor Jens Schmitz zitiert in einem Artikel über Donald Trump den früheren New Yorker Bürgermeister Rudy Giuliani mit den Worten: Wir nähern uns der Anarchie und dieser Präsident und sein Außenminister tragen einen Großteil der Verantwortung. Wir sind ein wenig verwundert, glauben allerdings, dass Giuliani gut genug informiert ist, um da keine Falschmeldungen in die Welt zu setzen. Wenn also Obama und sein Außenminister Anarchie in alle Welt bringen, so ist das ja etwas zum Feiern. Die Anarchie wohlgemerkt, nicht deren ungewollte Förderer. Staat und Macht und Geld, wir mit Turbulenz schweigen. Alle groß und klein, Treiber kriegen eine rein. Wir machen diese Welt, wie sie uns gefällt. Kampf im Kapital, egal, ist scheißegal. Hey, rote Zora, Molier, Molina, Molab, Sasa. Hey, rote Zora, du machst, was uns gefällt. Hey, rote Zora, Molier, Molina, Molab, Sasa. Hey, rote Zora, du machst, was uns gefällt. Wir haben ein Haus, in Stand besetztes Haus. Den Peter und den Pitt, die schauen nur zum Fenster raus. Wir haben ein Haus, den Peter und den Pitt, der jeder Bullenzau mal greifisch in die Fresse tritt. Hey, rote Zora, Molier, Molina, Molab, Sasa. Hey, rote Zora, du machst, was uns gefällt. Hey, rote Zora, Molier, Molina, Molab, Sasa. Hey, rote Zora, auf das der Groschen fällt. Hey, rote Zora, Molier, Molina, Molier, Molina, Molier, Molina, Molier, Molina, Molier, Molina, Molier, Molina, Molier, Molina, Molier, Molina, Molier, Molina, Molier, Molina, Molier, Molina, Molier, Molina, Molier, Molina, Molier, Molina, Molier, Molina, Molier, Molina, Molier, Molina, Molier, Molina, Molier, Molina, Molier, Und das war Rote Zora, wieder von unserem Lieblings-Punk-Chor, der Chor. D'accord. Jetzt haben wir für euch noch einen Link-Tipp, der besonders den Lesehungrigen unter euch Freude bereiten sollte. Es ist immer noch Sommer, die Sonne lacht und es findet sich immer noch ein Stündchen, um gemütlich am See zu liegen und etwas zu lesen. Stellt sich nur die Frage, mit was das Gehirn gefüttert werden soll. Seichte Romanzen, knallharte Action-Romane oder doch den Comic mit der Superheldin deiner Wahl? Wir denken, dass jetzt endlich mal Zeit ist, sich mit den anarchistischen Denkerinnen zu beschäftigen, deren Texte man schon immer mal lesen wollte. Unter anarchistischebibliothek.org findet ihr Texte von Kropotkin, Goldman und Co., aber auch viele aktuelle Sachen, die sich auf die verschiedenen Kämpfe der letzten Zeit in diversen Ländern beziehen. Ihr findet Texte in Deutsch, Spanisch, Englisch, Russisch und anderen Sprachen. Falls ihr lieber ein Heft oder Buch als lose Blätter in den Händen haltet, könnt ihr euch euer eigenes Magazin mit der Buchbindefunktion der Seite zusammenstellen, herunterladen und ausdrucken. Wenn du selber Texte schreibst, lad sie doch einfach hoch. Die Bibliothek freut sich. Bevor wir uns verabschieden, noch ein Ständchen zum Jubiläum des Spanischen Bürgerkriegs. Por el triunfo de la confederación, a la maritana, por el triunfo de la confederación. Das war's. Na, was habe ich gesagt? Viel Musik und doch ein paar interessante Einspieler. Lieber mal so rum als gar nicht, nicht wahr? Wenn ihr auf die Frage jetzt Ja oder Nein antworten würdet, dann könnt ihr das auch zum Beispiel per E-Mail tun unter aradio-berlin@riseup.net oder über unseren Blog aradio.blogsport.de oder an unseren Twitter-Account aradio-berlin. Wir freuen uns über Kritik, Feedback, Anregungen und was sonst so alles kommuniziert werden kann. Im nächsten Monat werdet ihr hoffentlich die Inhaltslehre wieder vermissen, wenn wir euch mit einem geballten Podcast erfreuen können. Bis dahin, viel Spaß und schöne Grüße.